وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. Bruder und Schwestern im Islam, ich grüße euch mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahrlich, Allah gebührt der Dank. Ihm danken wir. Und ihm bitten wir um Hilfe und Vergebung. Und wir suchen Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala von unserem Übel und Missetaten. Wenn Allah recht leitet, der ist wahrlich recht geleitet. Und wenn Allah irre gehen lässt, für den wirst du keine Rechtleitung finden. Und ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, die anbetungswürdig ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sein Gesandter und Prophet ist. Der mehr teurer ist als mein Vater, meine Mutter und mein Besitz, hat sich für die Überbringung der Botschaft Allahs abgemüht, bis ihn der Tod ereilte. Und Allahs Wohlgefallen auf die rechtgeleiteten Khalifaten, Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib und all diejenigen, die ihnen folgen, bis kommende Stunde. Ich sage immer, ohne Kinder und wenn wir nicht auf die Kinder achten, haben wir keine Zukunft. Und wenn du liest, was die Zeitungen und die Wissenschaft sagt, die Kinder sind die Garanten unserer Zukunft. Die Kinder sind die Garanten unserer Zukunft. Und die Kinder haben heute entschieden. Sie haben gesagt, wir wollen hören das Thema, das Recht des Kindes auf Achtung. Inshallah, möge Allah subhanahu wa ta'ala in diesen wenigen Minuten, inshallah, dass wir darüber sprechen. Und ich habe gestern über dieses Thema gesprochen in Lüdenscheid, über das Recht des Kindes. Und dann kam jemand zu mir und sagte, subhanallah, wie oft war ich bei Vorträgen und so. Ich habe noch nie jemanden darüber sprechen hören, dass ein Kind Recht hat. Da habe ich gesagt, subhanallah, der Islam, warte, damit wir eine Grundlage machen. Der Islam ist eine Religion, die gekommen ist, um den Schwachen, den Kleinen, der nicht in der Lage ist, etwas zu bewirken, ihn zu beschützen. Deshalb, stell dir mal vor, Rasulullah, ein Mann kommt zu ihm und sagt, ja Rasulullah, ich möchte Imam von meinem Stamm werden. Ich möchte Imam werden. Sagt der Rasulullah, geh dahin und du bist ihr Imam. Aber was? Achte auf den Schwächsten unter ihnen. Subhanallah, was bedeutet das, ja Rasulallah? Das heißt, wenn wir jetzt so 20-Jährige und 25-Jährige, Masha'Allah, und dann kommt mein Vater oder dein Vater oder dein Großvater, ein schwacher Mann, und wir wollen beten, sagen wir Al-Fajr. Und der Imam, Masha'Allah, ist jemand, der will jetzt 3-4 Seiten in der ersten Rak'a machen. Aber der alte Mann, der kann das nicht aushalten. Rasulullah sagt, verhalte dich so, dass dieser alte Mann keinen Schaden davon trägt. Siehst du diese Religion? Warum? Auf der anderen Seite wird dir eine fragen, warum sollen wir, wenn 30 junge Männer jetzt sind und ein alter Mann, sollen wir ihn berücksichtigen? Ich sag dir warum. Weil wenn wir den Schwachen berücksichtigen, schadet das dem Starken nicht, oder? Wenn jetzt der Imam eine Seite liest, der alte Mann kommt mit, schadet das den anderen? Schadet das nicht. Aber wenn er die Jüngeren berücksichtigt und die Jüngeren stehen und Masha'Allah und Genuss und der alte Mann, seine Hüfte tut weh und er kann nicht, das schadet dem Schwachen. Also solltest du von der Religion aus immer den Jüngeren, den Schwächeren, was? Berücksichtigen. Das ist die Religion. Und deshalb, wer heute nicht auf die Kinder achtet, wer heute nicht ihre Bedürfnisse versucht zu verstehen, aber auch ihr Verhalten zu entschuldigen, weil ein Kind ist nicht wie ein Erwachsener. Wir können jetzt nicht von einem Erwachsenen erwarten, dass er jetzt in die Moschee kommt, durch die Gegend läuft und vielleicht das Glas umkippt oder vielleicht die Kamera schubst. Von einem Erwachsenen erwartet man das nicht. Aber ein Kind, wenn er das macht, sagt, guck mal, der Kleine, wie der sich verhält. Warum? Weil er klein ist. Weil er noch keine Kontrolle über sein Verhalten hat. Eine Grundlage, mit der ich erstmal anfangen möchte. Von früherer Kindheit lernen wir, jeder von uns, und die Kinder können das bestätigen, was ich sage, dass das, was klein ist, nicht beliebt ist. Ich meine nicht, dass, wenn man das Kind sieht, oh, wie süß und knuddelig und gib ihm noch ein Bonbon. Das meine ich nicht. Ich meine in dem Sinne, wir bringen dem Kind bei, dass das, was klein ist, in bestimmten Situationen vermieden werden sollte. Jetzt du und ich, erwachsene Männer, wollen reden, hey, Kinder haben hier nichts zu hören. Wir wollen irgendwas unternehmen, Kinder haben hier nichts zu suchen. wenn wir in der Moschee irgendwann eine Veranstaltung machen wollen, wenn die Kinder Theater machen, sollen sie lieber rausgehen. Das Kind hört die ganze Zeit, das, was klein ist, ist hier, hat keinen Platz. Das, was klein ist, ist eher, soll er lieber woanders sein, soll er woanders sein. Und das Kind hört sich das die ganze Zeit an. Zu Hause praktizieren wir das auch. Ein kleiner Junge, der ist gerade 6 Jahre alt. Und er hat einen Bruder, der ist 12 Jahre alt. Mama, ich will raus mit meinen Freunden. Ja, geh. Und der Kleine, Mama, ich auch. Nee, du bleibst zu Hause. Warum? Dein Bruder ist erwachsener als du. Dann bringen wir unseren Kindern bei, alles, was klein ist, ist immer wird verachtet. Darf nicht. Du bist klein. Immer dieses, du bist klein. Und das Kind wächst auf. Was will er eigentlich machen? Er will immer sagen, ich bin erwachsen. Ich will erwachsen werden. Deshalb heute, es gibt manchmal so Witze über kleine Kinder, wenn man sagt, du bist klein. So, ich bin nicht klein. Hey, Kleiner, ich bin nicht klein. Warum? Wieso sagst du, ich bin klein? Guck mich mal an. Ich bin jetzt 9, ich bin jetzt 10. Ich bin nicht mehr klein. Und das ist, wenn wir darauf achten, eine sehr, sehr schlimme Sache. Weil die Kindheit des Kindes, das ist ein Ort, das ist eine Sache, die wir berücksichtigen müssen. Und wie müssen wir bewahren? Jedes Kind hat das Recht, aufzuwachsen, und dass man diese Kindheit ihm lässt. Er soll Fehler machen, weil aus Fehler lernt man. Er soll diese Probleme, die er verursacht, nehmen wir auch Rücksicht darauf. Aber was machen wir? Anstatt das Kind zu nehmen und immer Simta und Asa, und der hat einen Fehler gemacht. Gib mal den Gürtel, gib mal das und trag das Kind. Und das Kind fragt sich so, war das gerade so schlimm, was ich getan habe? Nein, sein Recht ist was? Das erste Recht, dass er, wenn er sich nicht richtig verhält, dass wir genug Geduld und Zeit haben, zeigen, um dieses Kind auf die richtige Schiene zu bringen. Komm mal her, du hast das und falsch gemacht. Du hast zum Beispiel eine Strafe heute, guckst du deinen Schwolchpop nicht. Was für eine Strafe, oder? Schlimm, ne? Ja, subhanallah. Du sagst, Mama, ich bin bereit, alles zu tun, aber bitte nur Schwolchpop nicht verpassen. Ha? Das ist eine Strafe zum Beispiel, dass man ihm auch erklärt, was er falsch gemacht hat. Viele Erzieher heute, wenn die ihre Kinder erziehen oder bestrafen, erklären ihnen nicht, warum sie bestrafen. Und das ist auch wieder ein Problem. Stell dir mal vor, du kommst jetzt nach Hause, du hast einen Sohn, der ist jetzt 16 Jahre alt. Kommst rein nach Hause, pach, ein Klatsch. Er sagt dir, was habe ich denn getan? Er möchte begründet haben, warum du ihm das angetan hast. Aber wir, wenn wir das den Kindern gegenüber tun, wir achten nicht darauf, warum wir das tun. Und wir erwarten nicht, dass das Kind überhaupt das Recht hat zu sagen, warum hast du es getan? Ich bin erwachsen, du bist klein, du musst zuhören. Man sagt, wie man in den Wald schreit, so kommt das zurück. Sagt man das auf Deutsch? Es gibt eine schöne Geschichte und ich sage das den Kindern, damit die ein bisschen so jetzt lockerer werden. Die zeigt, wie du mit jemandem redest, so kommt es zurück. Stell dir mal vor, du bist Imam jetzt in einer Moschee. Du siehst, wie jemand einen Fehler macht in der Moschee. Nachdem er fertig ist mit dem Gebet, die ganzen Leute stehen da. Bruder, du da hinten, komm mal her. Ist das ein Gebet, was du gerade gebetet hast? Das ist Rukua, das ist vor den Leuten. Was denkst du, dass dieser Mann kommt und sagt, Barakallahu fiik, Jazakallahu khairan, für deine netten Worte? Wird er das sagen? Er wird dich vielleicht hassen. Er wird auch vielleicht gar nicht mehr in die Moschee kommen. Man erzählt, dass ein junger Mann, vielleicht manche haben das gehört, aber andere auch wieder nicht. Man erzählt, dass ein junger Mann in den Wald gegangen ist, um zu jagen. Hört mal zu, Jungs. Er geht durch den Wald, will jagen. Plötzlich hört er Geräusche. Ist da jemand? Dann sagt er, hallo, ist da jemand? Kommt die Stimme zurück, ist da jemand? Sagt er, wie heißt du? Er guckt so links und rechts, ist da niemand. Wie heißt du? Kommt die Stimme zurück, wie heißt du? La ilaha illallah. Wer ist da? Die Stimme kommt zurück, wer ist da? Irgendwann ist er so sauer, sagt, bist du blöd? Kommt die Stimme zurück, bist du blöd? La ilaha illallah. Sauer sucht sich einen Stock und geht durch den Wald, um wem? Denjenigen, der er glaubt, dass er sich ja über ihn lustig macht. Ihm eine zu hauen. Er sucht, findet niemand, kehrt zurück nach Hause, traurig, das Gesicht so. Seine Mutter sagt, Sohn, was ist mit dir los? Sagte, Mama, ich war gerade im Wald, wollte ich jagen. Und irgend so ein Typ macht sich lustig über mich. Er sagt, wer bist du? Sagt er mir, wer bist du? Ich sage, bist du doof? Sagt er mir, bist du doof? Ha? Was ist los? Sagt die Mutter, die lächelt ihn an und sagt, Sohn, es war niemand im Wald. Aber hättest du Gutes gesagt, hättest du auch Gutes gehört. Oder nicht? Ha? Stell dir mal vor, wenn du jetzt zu diesem Mann gesagt hättest, oder im Wald, er hätte geschrien, Assalamu alaikum, käme Assalamu alaikum zurück. Jazakallahu khairan, wer bist du? Jazakallahu khairan, wer bist du? Aber bist du doof? Komm zurück, bist du doof. Und so ist das mit den Kindern und mit den Erwachsenen. Wie du zu dem Kind bist und wie du redest und wie du dich verhältst, kommt. Ich gebe dir auch Beispiele, dass sogar Handbewegungen oder einfach Körpersprache manchmal einem sogar auch Angst machen kann. Manchmal auch sogar, wenn du jemandem was beibringen möchtest, dass du direkt schon eine Tür zumachst. Und was meinst du bei Kind? Stell dir mal vor, du stehst irgendwo am Bahnhof. Kommt ein Polizist von da. Was will er von mir? Und warum dieser Zorn in seiner... Ha? Allein schon diesem... Er hat noch gar nicht gesprochen. Schon die Art und Weise hat dich schon Angst gemacht. Und das ist auch in Bezug auf das Kind. Er hat das Recht, dass wir auf ihn eingehen, dass wir dieses 9 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre, dass wir das respektieren und dass wir, manche sogar sagen, dass wir auf Augenhöhe mit denen reden. Ich gehe runter zu dem Kind und rede mit ihm auf Augenhöhe und erwarte nicht von ihm, dass er jetzt wie mein 17-jähriges Kind ist oder 20-jähriges Kind ist. Das ist das Erste. Und wie haben wir gesagt, dass der Islam eine Religion ist, die Kinder liebt und die Kinder immer im Islam was zu suchen hatten? Rasul sallam betet mitten in dem zu Hause Al-Hassan al-Hussein, während er betet, springen auf ihn, schubsen ihn auf seine Schultern. Und manchmal ist er unten geblieben in Sujud, bis der eine oder der andere von seinem Rücken runtergegangen ist. Und dann ist er aufgestanden und hat er gebetet. Unser einer heute, wenn er nur ein Geräusch in der Moschee hört, flippt er aus. Und die Kinder dürfen doch gar nicht hier sein. Und ich habe erlebt. Und das ist ein Aufruf auf die Erwachsenen und für euch, weil irgendwann werdet ihr auch erwachsen. Einer war in der Moschee am Beten. So, die Männer haben sich eingereiht und so Kinder wie ihr jetzt sind hinten am Spielen. Hinter einem alten Mann waren 2 Kinder, die sich die ganze Zeit geschubst haben, gespielt haben und so. Der Mann wurde sauer. Aschkadiru drehrinai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dreht sich zu einem von den Kindern und haut ihm so eine rein, dass er 2 Meter nach hinten geflogen ist. Wisst ihr, dass dieser Jugendliche sind jetzt bestimmt 15 Jahre vergangen, bis heute nie wieder in eine Moschee gegangen ist? Stell dir mal vor, du kommst hier um Al-Qiyamah, hast gute Taten gemacht und du hast Allah zufriedengestellt mit deinem Gebet und mit deiner Hajj und alles. Ha? Und auf einmal kommt ein junger Mann, so klein, sagt, kannst du dich noch an mich erinnern? Wer bist du denn? Weißt du noch in der Moschee, als wir ein bisschen gespielt haben als kleine Kinder und du hast mir eine gehauen und ich habe wegen dir die Moschee gehasst. Und ich seitdem habe ich auch nicht mehr gebetet, weil ich die Leute, die beten und Bart haben sogar, auch hasse. Wegen dir. Stell dir mal vor, was das für eine Last ist, Yawm al-Qiyamah. Aber hätte dieser Mann, hätte sich umgedreht, hätte gesagt, komm her, ihr zwei. Setzt euch bitte hin. Ich hole ein Glas Wasser. Ich hole 2 Bonbons auch hier. Um ein bisschen die... Wisst ihr, wo ihr seid? Ihr seid in einer Moschee. In einer Moschee benimmt man sich. In einer Moschee verhält man sich. In einer Moschee macht man. Und das Kind wird, subhanallah, ich habe gedacht, er will mich schlagen. Ich habe gedacht, er will mich aus der Moschee verbannen. Aber guck mal, dieser Mann, wie er mit mir redet. Wallahi, ab heute, Ammi, ich werde mich gut verhalten in der Moschee. Hast du gewonnen oder nicht? Ich gebe dir auch ein Beispiel. Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami. Und dieser Hadith ist überliefert von Imam Muslim. Kommt in der Moschee und betet. Und wisst ihr, das Gebet hat sich ja immer verändert. Weil vorher zum Beispiel dieses... Sami Allahu liman hamida, das war nicht. Wenn die gegangen sind, haben sie gesagt, Allahu Akbar, und dann haben sie ihr Gebet gemacht. Bis Abu Bakr, Geschichten. Und das hat sich immer vor, wenn die reingekommen sind, du hast gebetet, kam jemand rein, hat gesagt, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Und du hast weiter gebetet. Irgendwann wurde auch das verboten. Okay, wir lernen heute auch was. Du betest jetzt und jemand kommt in die Moschee rein und sagt Assalamu alaikum. Was macht man? Yalla, eine Frage. Eine Quizfrage, aber ich habe keine Bombe heute. Aha, dieser Hadith ist bei Imam Muslim. Wenn du am Beten bist und jemand kommt und sagt Assalamu alaikum, du behebst einfach nur deine Hand so und betest weiter. Und dieser Hadith ist bei Imam Muslim. Haben wir heute ein bisschen was gelernt. So, dieser Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami ist am Beten, neben ihm ein Mann, Abchi! Nicht. Sagte zu ihm, Ya hamukallah. Alhamdulillah, ist es sogar Pflicht. Wisst ihr, dass es Pflicht ist? Hadith Abi Huraira, muttafaqun alayh. Das heißt, überliefert von Imam al-Bukhari und Muslim, sagte Rasul sallam, haqqul muslimi ala al-muslimi khams. Normalerweise aufschreiben direkt, ha? Aber inshallah hast du ein gutes Gedächtnis. Haqqul muslimi ala al-muslimi khams. Das Anrecht des Muslim gegenüber dem Bruder, sein Bruder Muslim, sind fünf. Kann mir jemand was davon sagen? Fünf Rechte hat er. Welche sind das? Raddu salam. Das heißt, wenn jemand sagt dir Assalamu alaikum, sagst du was? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Das zweite, was? Krank besuchen, Iyadatul Marid. Das dritte. Das kommt am Ende, ganz am Ende. Ittiba'ul Janaiz. Wenn jemand stirbt, dem Trauerzug folgen. Und dabei gibt es eine große Belohnung. Aber das ist nicht unser Thema heute. Das fünfte, was ist das? Ijabatul Da'wa. Wenn jemand dich alle einlädt, dass du sagst, dass du gehst. Ha? Nicht, dass du sagst, nee, der hat mich ja nicht, ich habe Probleme mit dem und so. Eingeladen, solltest du Folge leisten. Und das fünfte? Tashmitul Atas. Wenn jemand niest, dass du sagst, was? Ich möchte von Kindern hören. Nein, was sagt man? Yarhamukallah. Wa iyyak. Yarhamukallah. Und was, wenn, jetzt, guck mal, machen wir das, wir üben das. Abchi. Nein, musst du warten, bis ich was sage? Ja. Alhamdulillah. Siehst du, warte. Abchi. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Hadakumullahu wa aslaha balakum. Das wusstest du? Sehr schön. Wo sind deine Zähne gegangen? Okay, also Tashmitul Atis. Dass man was? Tashmitul Atis. Also der Bruder weiß sein Recht. Ha? Jemand niest, dann sagt er zu ihm, Yarhamukallah. Wie Yarhamukallah? Du redest während des Gebets? Die Sahaba guckten ihn schon so. Sagt er in dem Hadith, Faramani al-Qawm. Die Leute haben mich so böse angeguckt, so von der Seite. Und guck mal, subhanallah, hier eine Latifa, damit du die arabische Sprache verstehst. Sagen wir nicht in der deutschen Sprache, wenn Augen tüten können? Sagen wir das nicht? Guck mal, wie er in der arabischen Sprache sagt, Faramani al-Qawm, als hätte er sein Auge rausgenommen wie ein Stein und hat mich damit beworfen. Subhanallah. Sagt er, wa, ya wayla, ya thukla ummaya. Yani, hätte mich meine Mutter gar nicht geboren. Was wollen die von mir? Und er redet weiter im Gebet. Stellt euch mal vor, er redet weiter. Und die Leute hauen schon auf ihre Oberschenkel. Bleib mal ruhig, schweig doch. Nachdem das Gebet fertig war, waren die bestimmt alle sauer auf ihn. Alle sauer. Und bei uns hier, Allahu A'lam, was sie gemacht hätten. Da hätte bestimmt der Vorstand sich zusammen getroffen. Und dann hätten die, Allahu A'lam, was für Entscheidungen getroffen. Nein. Sagt Muawiyah, der mir teurer ist als mein Vater, meine Mutter und meine Seele. Ich kenne keinen besseren Lehrer aus ihm, sallallahu alaihi wasallam. Der hat mich weder beschimpft, noch hat er mich ausgelacht, noch hat er über mich gespottet. Er hat mich an der Hand genommen und hat mich gelehrt. Er hat mir gesagt, dieses Gebet, da gehört nichts von den Worten der Menschen in diesem Gebet. Es ist Gedenken, es ist Bitten, es ist Koran lesen. Allahu Akbar. Zwei Sachen haben wir gelernt aus diesem Hadith. Und das ist wieder, wir reden heute über was? Über das Recht des Kindes. Anstatt spotten, beibringen. Anstatt Vorwürfe machen, gucken, warum hat er das gemacht? Und dann erklären. Wisst ihr, ist was noch Schlimmeres passiert in der Moschee? Und Rasul hat sich auch gut verhalten. Wie? Wisst ihr, dass ein Arabi, ein Wüstenaraber in eine Moschee gekommen ist? Assalamu alaikum, ya Rasulallah. Alaikum salam. Allah Akbar, er betet. Salam alaikum wa rahmatullah. Sein Gebet ist fertig. Er hebt seine Hände und will was machen? Bittgebet machen. Sagt er, oh Allah, gewähre mir Barmherzigkeit, mir und Muhammad, und schließt alle anderen davon aus. Rasul Salam sagt, ja, ach al-Arab, laqad hajjarta wasi'a. Allah sagt, meine Barmherzigkeit umfasst alles und du willst die nur für dich und Muhammad? 5 Minuten später geht er in die Ecke von der Moschee, ja, und macht was? Lässt Wasser, macht Pipi sozusagen, ja, um das leicht zu machen. Stell dir mal vor, das passiert hier bei uns in einer Moschee. Und die Sahaba, was macht er bitte? Er pinkelt in der Moschee? Alle sind sauer. Rasul Salam, als er das gesehen hat, gesagt, stopp, lasst ihn zu Ende, la tuzrimu, lasst ihn zu Ende, Allahu Akbar. Warum? Weil Rasul Salam versteht, dass dieser Mann, wenn er Verstand hätte, wenn er überhaupt was verstehen würde, er würde das doch nicht machen, oder? Also hat er ihn entschuldigt, weil er sich verhalten hat, so auf eine Art und Weise, die man sagt, wenn er Aqil wäre, wenn er Verstand hätte, würde er es nicht machen. Also lasst ihn erstmal zu Ende machen. Und bringt nachher einen Eimer Wasser, schüttet er das da drauf. Komm hier hin. Wir sind in einer Moschee. In der Moschee pinkelt man nicht. In der Moschee macht man das. Das ist rein, das ist das. Und ihr wisst, zu den Bedingungen des Gebets ist was? Dass auch der Boden, wo du betest, was rein ist. Dass deine Klamotten rein, dass du Wudu hast. Also, ja, hat er ihm das erklärt. Nimm dir das mal vor. Stell dir mal vor. Rasul Salam hätte das gesehen. Hätte gesagt, holt mal eure Peitschen und gibt ihm mal 100 Peitschen. Dieser Mann wäre rausgegangen, hätte gesagt, Bruder, was ist mit dir los? Warum weinst du? Warum bist du so sauer? Warum verfluchst du die Sahaba? Warum? Sagte, ich war heute beten in der Moschee, weißt du, was sie mit mir gemacht haben? Und die Araber waren damals bekannt, mit dem Habbe Ubbe zu machen. Ha? Die hätten ihm vielleicht eine gepeitscht, gesagt, die haben mir mein Geld geklaut und die haben mich verbannt. Der hätte, was weiß ich, was gesagt. Aber nein. Rasul Salam hat gesagt, lasst ihn. Und daraus lernen wir als Erzieher, dass wir das Verhalten der Kinder in bestimmten Situationen entschuldigen müssen. Und wir müssen, anstatt sie immer zu tadeln, immer zu ermahnen, immer das, dass wir auch was beibringen. Was bringt das einem Menschen? Du bist falsch, du kannst es nicht, du bist das nicht, du hast das nicht, du verstehst nicht. Habe ich ihm irgendwas beigebracht? Aber wenn ich mit ihm sitze, guck mal, was der Islam sagt. Ich erzähle ihm ein Hadith von Rasul Salam. Ich erzähle ihm das. Das Kind wächst auf und hat was gelernt. Und er weiß, guck mal, dieses Verhalten, was ich mache, das ist falsch. Rasul Salam, ein junger Mann, ganz jung, kommt essen mit ihm. Und natürlich gutes Essen, ha? Fleisch und so. Was macht er? Am Kämpfen mit dem Essen. Rasul Salam sieht das. Was mit dem Jungen los? Wie isst du denn? Sagte, du Junge, guck mal diese, subhanallah, bi abi anta wa ummi wa nafsi, ya Rasulallah. Sagte, du Junge, oder Jüngling, sagte zu ihm, sag erstmal Bismillah. Guck mal, stopp, erstmal, hol mal Luft, sag erstmal Bismillah. Und dann iss mit deiner Rechten und iss von dem, was vor dir ist. Ha? Nicht, dein Teller ist da und da hinten und von da, nein. Adab, Manieren. Guck mal, wie er das beibringt. Und die Sahaba, als die diese Hadithe erzählt haben, die waren etwas später älter, als sie diese Hadithe erzählt haben. Und die waren immer noch so beeindruckt von dem Verhalten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihnen gegenüber. Subhanallah. Wie viele von uns heute, die älteren Frauen mit den Mädchen da oben und unsere jungen Leute heute, wie viele, die hier in die Moschee kommen, sagt, Wallah, ich mache mir zur Aufgabe, immer wenn ich in die Moschee komme, zu den Kindern zu gehen, Assalamu alaikum, wie geht's dir, Bruder, wie geht's dir? Ha? Wie viele von uns, wer von uns, wenn er irgendwo rausgeht, geht er an einem Laden vorbei, holt sich eine Tüte Bonbons. Okay, sind jetzt heute viele, muss man mehr kaufen. Aber holst du dir ein bisschen Bonbons? Ich verteile an jedem so. Wie geht's dir? Ich verteile. Wallahi, die lernen, dich zu lieben und diese Moschee zu lieben. Aber immer ihnen das Gefühl zu geben, die sind überflüssig, die stören, die sind das. Die werden die Moschee hassen. Und wenn die nicht in unserer Moschee diese Liebe finden, wo sollen die denn finden? Auf der Straße? Wo sollen die finden? In der Schule? Wo alles sowieso heute geändert wird? Hier ist der Ort, wo wir ihnen diese Achtung schenken. Hier dieser Ort, wo wir ihr Verhalten entschuldigen und sie in der richtigen Richtung bewegen. Das müssen wir lernen. Auch eine Sache, die mich quält und die ich die ganze Zeit und die ganzen Jahre jetzt beobachte und die ist bei den Muslimen weit verbreitet. Ich gebe dir zwei Punkte, Bruder, und achte darauf, was ich jetzt sage. Wenn ein Kind klein ist, und bestimmt hier, Bruder, die vielleicht auch kleine Kinder haben, wissen dieses Verhältnis Vater und Sohn, Tochter und Vater. Wenn der Vater von der Schule, von der Arbeit kommt, er klopft nur an die Tür, das Kind flippt aus. Baba ist da, Baba ist da. Und er läuft und trägt ihn und küsst ihn, umarmt ihn. Und vielleicht der Vater hat ein Bonbon mitgebracht, irgendwas mitgekauft. Das Kind freut sich auf seinen Vater. Und ich kenne das, ich weiß das. Das Kind freut sich auf seinen Vater. Und wenn er raus will, nein, Baba, ich will mit, ich will mit. Und du kannst doch nicht. Und die schreit und die Mutter muss ihn zurückziehen. Guck mal, was für eine Bindung zwischen Vater und Sohn. Warum passiert das, dass wenn wir erwachsen geworden sind und der Junge jetzt gerade 17, 18 Jahre ist, wer ist da? Baba ist da. Wo ist das Kind? Der war doch gerade da, hat sich eingeschlossen in sein Zimmer. Er ist auf Toilette gegangen, der badet jetzt für ein paar Stunden. Ha? Warum? Aber das ist doch gang und gäbe, ist das nicht so? Ist das nicht so, dass wenn wir erwachsen geworden sind, das Verhältnis zwischen Vater und Kind zerbrochen ist, kaputt gegangen ist? Warum? Warum halten wir das nicht fest? Ein Vater und ein Sohn, die zusammen gehen, die sich lieben, die sich gegenseitig achten. Stell dir mal vor, du hast so ein Kind, der ist so aufgewachsen. Er schaut immer zu dir, er liebt dich, er respektiert dich. Er sieht dich als jemand, der in ihm alles Gute steckt. Du wirst keine Probleme mit diesem Kind haben. Baba, ich will heiraten. Komm, wir gehen zusammen, wir suchen zusammen, wir machen zusammen. Ich will arbeiten, ich will das kaufen. Er wird immer mit dir zusammen die Sachen machen. Heute, wenn ein Kind Probleme hat, wo geht er hin? Wo geht er hin? Denkst du, er kommt zu seinem Vater und redet mit ihm? Gerade über empfindliche Sachen? Er redet nicht. Und das haben wir kaputt gemacht, als wir das Kind groß erzogen haben. Ich will jetzt einen Hinweis auf einen Punkt machen, das ich selber erlebt habe und darauf aufbauen. Ein kleines Kind, was gerade mal 2 Jahre alt, 2,5 Jahre alt ist, hat eine Großmutter, oder? Hat auch einen Großvater und hat auch seine sozusagen Cousinen und alles Mögliche. Und er geht auch manchmal zu ihm, manchmal bleibt er auch 2, 3 Tage da. Und bestimmt darf er vielleicht bei ihnen mehr, als was er zu Hause darf. Aber achte auf diese Sache. Irgendwann kommt der Vater oder kommt die Mutter. Oder ruft die Mutter oder der Vater an. Weißt du, was das Kind sagt? Baba, ich will wieder mal nach Hause gehen. Stopp. Was? Was habe ich gerade gehört von einem 2,5-Jährigen? Was hat er gesagt? Baba, ich will wieder nach Hause gehen. Subhanallah. Das heißt, er weiß, wo er hingehört. Egal, wie lange er bei seiner Großmutter, bei seinem Vater ist, als kleines Kind schon hat er gelernt, ich habe ein Zuhause. Ich habe einen Vater und Mutter. Wir haben eine Familie außerhalb dieser Familie. Das ist das Erste, was wir beachten müssen. Dass wir diese Bindung zu dieser Familie nicht kaputt machen. Und leider, unter Muslimen heute herrschen viele Probleme, was das angeht. Das Mädchen wächst auf. Alle ihre Probleme beredet sie immer mit allen anderen, aber nicht mit ihrer Mutter, nicht mit ihrem Vater. Subhanallah. Der Junge wächst auf. Mein Vater, ja, ich respektiere ihn, weil der Islam das sagt, aber ich rede mit ihm über meine Probleme nicht. Nein, wir müssen, diese erste Bindung soll festgehalten werden. Das Kind hat Recht darauf, dass wir diese Bindung festmachen. Wallahi, wenn ich die Sira des Propheten Muhammad s.a.w. lese und wie er das mit den Kindern gemacht hat, dann siehst du, dass dieser Mensch sallallahu alaihi wasallam immer darauf geachtet hat, auf jeden, der Schwachen, den Armen, der Blinden, derjenige, der gehbehindert ist, auf jeden hat er geachtet, sallallahu alaihi wasallam. Er hat niemals jemanden vergessen. Niemals hat er jemanden vergessen. Die Kinder, die haben ihn geliebt. Warum? Weil er auch zu ihnen gegangen ist. Er hat nicht immer so, wenn er in die Moschee reingekommen ist, was machen die Kinder wieder hier? Wollen die wieder Probleme machen? Du Muawiyah, du Anas, du so, geh zu ihren Vätern und sag jedem von denen, nächstes Mal sollen die ihre Kinder nicht mitbringen. Hat er das gemacht? Er hat sich gefreut, die Kinder zu sehen. Er ist zu ihnen gegangen und hat mit ihnen gesprochen. Und das ist eine Aufgabe vom Imam. Imam ist jemand, der alle Menschen sieht, nicht nur ein Schjuch da und die älteren Leute da und das ist der eine, der in der Moschee noch was zu tun hat und die Kinder, Allah hedihum, die Kinder. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten. La ilaha illallah. Warum? Damit die dich alle lieben, damit die alle dich respektieren, damit die alle zu dir sagen, Baba, all diese Sachen. Und das ist auch das Recht des Kindes. Eine Sache, dass wir auch dem Kind Vertrauen geben. Dass wir dieses Vertrauen, dieses Selbstbewusstsein in dem Kind aufbauen. Wie können wir das machen? Indem wir ihm das Gefühl geben können, dass er es schaffen kann. Indem wir das Gefühl geben, dass auch wenn er einen Fehler gemacht hat, okay, du hast dich vielleicht nicht gut vorbereitet. Wir haben dir vielleicht nicht geholfen. Wir haben nicht darauf geachtet. Du hast das versucht alleine zu machen. Nein, wir helfen dir und inshallah zusammen schaffen wir das. Dieses Selbstbewusstsein ist wichtig. Viele Leute heute, wenn sein Sohn zum Beispiel jetzt zwischen Realschule und vielleicht Gymnasium steht, der Vater wird sich entscheiden für Realschule. Warum? Weil er denkt, mein Sohn wird das sowieso nicht schaffen. Guck mal, der Vater hat schon selber kein Selbstbewusstsein. Wie soll sein Kind das haben? Nein, ich vertraue dir das zu. Warum? Weil die Schule kann entscheiden, ob du auf Gymnasium gehen kannst oder nicht. Ich gehe dahin. Wie sehen die Noten aus? Kann er das schaffen? Inshallah schafft er das. Weil lieber geht er zum Gymnasium und vielleicht schafft er das nicht und geht zurück, als wenn er unten ist und er kann oben sein. Und warum sollen wir das für unsere Kinder akzeptieren, dass die keine Berufe haben, dass die nicht studieren können und auch gute Sachen machen? Wallahi, ich freue mich. Ich war letztens auf einer Aqiqa. Da waren 7 Ärzte, muslimische Ärzte. 7 Ärzte. Wallahi, ich saß da und ich habe die angeguckt. Ich habe mich so gefreut. Jeder von denen hat eine Praxis. Einer sogar unter denen ist Chefarzt in einem Krankenhaus für Kinder. MashaAllah. Warum sollen wir Muslime immer mit dem Dun, mit klein sein? Und jedes Kind hat das Recht, dass wir ihn fördern, dass wir ihm die Möglichkeit geben, dass er die Schule beendet, dass er, dass er die Möglichkeit auch zu studieren. Warum nicht? Heute, subhanallah, in Deutschland ist das einfach. Wenn du das nicht finanzieren kannst, das Kind kriegt BAföG, kriegt das, er hat Möglichkeit zu studieren. Und er kann auch bei dir zu Hause bleiben, er kann essen und trinken und sein Studium machen. Es ist möglich. Warum geben wir unseren Kindern nicht diese Möglichkeit? Aber das muss man von Anfang an arbeiten, von Anfang an. Ich sehe, dass mein Kind Schwächen hat in Mathe. Ich gucke mal, dass jemand ihm hilft. Wallahi, la ilaha illallah. Ihr tut euch Unrecht. Es gibt Leute in der Moschee, sie warten nur darauf, dass du ihnen sagst, kannst du meinem Sohn helfen? Ich kenne Studenten bei uns in Wuppertal, die zum Beispiel jetzt fertig mit ihrem Studium sind. Die haben zum Beispiel, die können Mathe, die können Chemie, die können das. Wallahi, die sind zu mir gekommen und haben gesagt, Bruder Mohammed, ich bin bereit, jeden Samstag oder Sonntag in die Moschee zu kommen und Nachhilfe zu geben in Mathe und das und das. Warum nehmen wir das nicht an? Du brauchst nicht mal Geld dafür bezahlen. Und das ist ein Mann, der will das für Allah tun. Ich sehe, mein Sohn hat Probleme in Mathe. Komm mal her, Sohn. Und ich motiviere ihn auch, weil es auch viel Last, Schule fünfmal am Tag, also die Schule die ganze Woche und dann Koranschule in der Moschee, das ist viel. Ich sage, guck mal, Sohn, ich schicke dich in die Moschee und wenn du inshallah eine bessere Note kriegst, wallahi, ich verspreche dir, dass ich das und das schenke, das und das gebe. Warum nicht? Das dürfen wir. Das dürfen wir von der Religion aus. Dann machen wir das und so motivieren wir unsere Kinder und wir helfen ihnen. Nicht, wenn das Kind... Was ist das für ein Zeugnis? Das Jahr ist schon zu Ende. Was ist das für ein Zeugnis? Lech schon mal, aji, schufi. L'ar li jabu, l'fdiha li jabha. Aber wir hätten das vorher vermeiden können, indem was? Jeden Tag, wenn das Kind nach Hause kommt, aji wuldi. Kide, sama. Zeig mir, was hast du gelernt heute? Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Hast du das? Hast du das? Zusammen. Nicht, wo ist der? Oder Baba, du guckst jetzt vor deinem Fernsehen, auf deinem Stuhl, total gemütlich, guckst deine Serie. Ha? Baba, Sir, ich habe keine Zeit für dich. Was wird das Kind machen? Super, jetzt gehe ich wieder und kann ich SpongeBob und kaputte Zeiten, schlechte Zeiten, all diese kann er gucken. Ha? Warum? Weil keiner stört ihn. Er kann sich in seinem Zimmer einschließen und seine Eltern haben gar keine Zeit für ihn. Nein. Wenn du willst, dass dein Kind was lernt, musst du ihn begleiten. Musst du ihn begleiten. Jeden Tag gucken, was hat er gelernt, was hat er gemacht. Viele von uns, wir sind jetzt hier am Sonntag, ich denke, hier habt ihr auch Koranschule, ne? Dass die Kinder, wie viele von unseren Vätern, wenn sein Kind von der Schule gekommen ist, vor Koranschule, komm mal her, was hast du heute gelernt? Wallahi Baba, wir haben heute Surat Al-Ikhlas gelernt. Echt? Komm, kannst du die nochmal vorlesen? Und ich hole 1 Euro, ich sage, guck mal, Barakallahu fik, hier ein Geschenk. Das Kind war es. Wir haben heute die Namen von Allah gelernt. Echt? Wallahi Baba, ich wollte sie schon so lange lernen. Sollen wir die nicht zusammen lernen? Sag mal, bring mir das bei. Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu ar-Rahmanu ar-Rahim. Und dann fängt er an mit den Namen. Und dann lernst du mit und motivierst du dein Kind. Aber wir fragen nicht danach. Und ich sage es und ich weiß das hundertprozentig, dass wenig Väter sich überhaupt kümmern, was ihre Kinder überhaupt in die Schule machen. Weißt du, wann wir eingeschaltet werden? Ich sag's dir. Das Kind hat ein Problem in der Moschee gemacht. Dann geht der Vater da und die meisten Väter hören überhaupt nicht, was ihre Kinder sagen. Vielleicht wurde dem Kind Unrecht getan. Vielleicht hat das Kind wirklich nicht diesen Fehler gemacht. Er hört nicht seinem Sohn, was er sagt. Er geht dahin, um der Moschee zu zeigen, dass er seine Kinder gut erzieht und haut sein Kind vor den ganzen zusammen. Und dann geht er nach Hause. Okay, du willst dein Kind erziehen, aber likulli maqalim maqam. Für alles gibt es eine beste Situation. Und hör dir auch das Kind an, was er sagt, seine Version. Es gibt immer 2 Seiten der Geschichte. Inshallah, noch 2 Punkte, dann sind wir fertig. Wenn wir unsere Kinder erziehen wollen, sollten wir auch gucken, dass wir uns auch erziehen, oder? Wie soll ich erwarten von meinem Kind, dass er gut redet, wenn ich von morgens bis abends die schlimmsten Worte in meinen Mund nehme? Wie soll mein Kind gute Manieren beigebracht bekommen, wenn ich zu Hause mit seiner Mutter die schlimmsten Worte sage und ich schubse sie und ich mache und ich tue? Ha? Wie soll das Kind lernen? Aber wenn ich gut erzogen bin und ich rede mit leiser Stimme, es gibt ein Problem, ich rede mit leiser Stimme, ich löse meine Probleme mit leiser Stimme. Mein Kind ist mit mir einkaufen, wir stehen bei Lidl, die Kassiererin hat mich blöd angemacht. Ha, irgendwas Blödes gesagt, weil die hat meinen Bart gesehen und vielleicht meine Frau mit Kopftuch. Wie verhalte ich mich? Wenn ich jetzt anfange, einen Streit mit dieser Frau, das Kind wird sagen, wow, Baba hat es ihr heute gegeben. Der hat heute, mein Vater lässt sich nichts gefallen. Und so lernt er. Aber wenn er sagt, Allah ihdiha, subhanallah. Und dann sagst du, Vater, guck mal, die hat uns beleidigt. Sag, Baba, wir sind Muslimin. Ha? Wir sind Muslimin. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Im Koran wird gesagt, wenn die Leute, die Unwissenden, sie einengen oder so, sagen die zu denen, Salamu alaikum, tschüss. Ha? Schiff, mashallah, wie er von dir lernt. Aber viele von uns bringen auch ihren Kindern Lügen bei. In Kleinigkeiten. Jemand ruft an, hast keinen Bock, ha? Du sitzt da in deinem Zimmer, bist gerade von der Arbeit gekommen, irgendjemand hat angerufen. Baba, Geh ans Telefon. Hallo? Ist Baba da? Einen Moment. Wer ist das? Unser Nachbar. Sag, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Kannst ja froh sein, dass er nicht sagt. Baba sagt, er ist nicht da. Kannst du nur froh sein. Das ist auch indirekt ihnen Lügen beibringen. Wir müssen darauf achten, wie wir uns verhalten und was wir den Kindern bringen. Das Letzte, was ich, oder 2 kleine Punkte. Das ein Punkt, das Recht des Kindes, dass wir ihnen die Moschee, den Gang in die Moschee schmackhaft machen. Schmackhaft machen. Wallahi. Es gibt Leute, ihre Kinder lieben es, in die Moschee zu gehen. Die lieben es. Und es gibt andere, die hassen das, in die Moschee zu gehen. Warum? Das hat immer mit dem Vater was zu tun und mit den Leuten in der Gemeinde. Wenn ich jetzt mein Kind in die Moschee nehme und zeige ihm, du bist mein Sohn, und egal was die anderen sagen und wie sie sich verhalten, du bist mein Sohn und ich werde dich beschützen. Wenn jetzt jemand kommen würde und würde sagen, alles gibt es mit mir, ich kümmere mich um mein Kind. Dass wir, wenn wir beten, nimm dein Kind mit dir. Ha? Soll er neben dir beten? Das Problem ist, dass die ganzen Väter kommen, gehen alle nach vorne, die Kinder hinten, alle am Schreien und Spielen und machen. Ha? Und das ist die beste Möglichkeit zu schreien und zu spielen, wann? Wenn die beten. Weil keiner kann dir sagen, hör mal auf. Das Beste ist, ich nehme mein Kind mit, Er soll spielen, aber wenn gebetet wird, soll Ajibba waqf hdaya hna. Er betet neben mir. Er lernt, was das ist, was er nicht darauf achtet. Er lernt in bestimmten Momenten auch sich zu stoppen. Für sich einen Stopp zu machen. Ich will spielen, aber jetzt ist Gebet. Aha, dann lass uns erstmal beten und gleich wird weiter gespielt. Das Kind lernt von diesem Moment an, stoppen, weitergehen. Stoppen, weitergehen. Aber wir gehen in die Moschee, du betest und dein Kind macht da hinten was weiß ich was. Nein, wir müssen ihnen auch das beibringen. Subhanallah. Und wir müssen auch ein Auge zu machen. Okay. Wir haben den letzten Punkt. Wir müssen auch ein Auge zudrücken. Ein Auge zudrücken. Und es gibt eine Aussage von einem Wüstenaraber, die ich sehr, sehr schön finde. Jemand fragte ihn, Man al-Aqil? Qala al-Fatinul Mutaghafil. Allahu Akbar. Sagte, wer ist der Weise? Also der Weisheit hat in seinem Verhalten. Sagte, das ist derjenige, der alles unter Kontrolle hat, aber er weiß, wann er ein Auge zudrückt und wann er eingreifen muss. Habt ihr verstanden? Oder soll ich nochmal wiederholen? Sagte, wer ist Al-Aqil? Wer ist der Weise? Also er ist weise in seinem Verhalten. Sagte Al-Aqil, Al-Fatin al-Mutaghafil. Er hat alles unter Kontrolle. Ha? Ich sitze hier, die Kinder sind am Spielen. Lass sie spielen. Aber ich weiß ganz genau, wann ich eingreifen muss und wann ich sie lassen muss. Ha? Zwei Kinder sind am Spielen, jetzt der eine schubst den anderen und so. Ich weiß, bis dahin sind die noch am Spielen. Jemand geht vielleicht in die Nähe vom Fenster, der steht noch da. In dem Moment weiß ich, wann ich eingreifen muss. Genauso ist der Erzieher. Er weiß ganz genau, wenn er eingreifen muss und wann er ein Auge zudrücken muss. Und so, wenn du so lebst als Erzieher, kannst du erfolgreich sein. Ich weiß, wann ich eingreifen muss. Ich weiß, wann ich die Sache durchgehen lassen kann. Und so kannst du ein erfolgreicher Erzieher sein. Wir haben heute über sehr, sehr viele Punkte gesprochen. Und damit sollten wir eigentlich heute über die Rechte des Kindes sprechen. Das Kind hat auch Rechte in der Erziehung. Und wir haben vom Islam gelernt, dass der Schwächer, dass wer schwach ist, wer klein ist, wer das, soll berücksichtigt werden. Dafür ist diese Religion gekommen. Und ich denke, wenn wir auf diese Punkte oder einige Punkte achten, die ich heute gesagt habe, werden wir merken, dass Erziehung, was sehr, sehr wichtig ist, eine sehr wichtige ist, ein Grundstein, damit diese Religion weiterlebt, damit die Generation hier in Deutschland, wir leiden unter vielen Problemen, Verhaltensprobleme, Eheprobleme, viel diese ganzen Probleme. Aber wenn wir auf diese Erziehung achten, werden wir eine Generation haben, die gut denken kann, die gut vom Schlechten trennen kann, die auch selbstbewusst ist, die auch was geben kann. Jemand, der nichts hat, der kann auch nichts geben. Wir haben heute viele junge Leute, ich weiß nicht, woher diese Krankheit kommt heute. Wir haben heute viele junge Leute, die wollen nicht arbeiten. Ich kenne meinen Vater und vielleicht hier Leute kennen ihre Väter. Mein Vater hat angefangen mit 11 Jahren zu arbeiten. Der hat aufgehört, als er krank geworden ist. Er hatte einen Schlaganfall gehabt und damit hat er aufgehört zu arbeiten. Die Leute haben mit jungen Jahren angefangen zu arbeiten. Und die sind nicht irgendwo hingegangen und haben gesagt, gib mir. Heute gibt es Leute 22, 23 Jahre alt und er hat alle Kraft und er möchte nicht arbeiten. Warum gehst du nicht Arbeit suchen? Und am Ende ruft er dich an und er will heiraten. Wovon willst du heiraten? Du hast ja nicht mal eine Wohnung. Du hast nicht mal Toastbrot kannst du nicht mal dir leisten. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Jeder soll gucken, wo er steht. Und jeder soll stolz darauf sein, sein eigenes Brot selber zu verdienen. Das ist auch eine Lücke, die wir hinterlassen haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zum Besseren recht leiten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und unsere Kinder recht leiten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir bessere Erzieher werden. Und أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على النبي محمد وعلى اله وصحبه المتبعين باحسان الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين